wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auch heute gibt es wieder Vorlesungen zur bürgerlichen Gesellschaft. Wir haben heute den ersten von zwei Teilen eines sehr langen Aufsatzes von Robert Kurz von 1993. Subjektlose Herrschaft zur Aufhebung einer verkürzten Gesellschaftskritik. Wie gesagt, ist dieser Beitrag 1993 in der Zeitschrift Krisis, Ausgabe 13, erschienen. Und Dr. Indoktrinator wünscht gute Unterhaltung. Eine der beliebtesten, mit der Gedankenlosigkeit des Selbstverständlichen dahingeplapperte Vokabel linker Gesellschaftskritik ist der Begriff der Herrschaft. Die Herrschenden wurden und werden in zahllosen Traktaten und Flugblättern als diffuse Generalbösewichter bemüht, um die Leiden kapitalistischer Vergesellschaftung zu erklären. Dieses Raster wird retrospektiv der gesamten Geschichte übergeworfen. In der spezifisch marxistischen Diktion erweitert sich der Begriff der Herrschaft zu dem der herrschenden Klasse. Damit erhält das Verständnis von Herrschaft eine ökonomische Basis. Die herrschende Klasse ist die Verzehrerin des Mehrprodukts, das sie sich mit List und Tücke und natürlich mit Gewalt aneignet. Es fällt ins Auge, dass die meisten Theorien der Herrschaft, die marxistischen eingeschlossen, das Problem utilitaristisch verkürzen. Wenn Aneignung fremder Arbeit, wenn gesellschaftliche Repression, wenn offene Gewalt, dann zu irgendjemandes Nutz und Frommen. Cui bono? Darauf reduziert sich die Fragestellung. Eine solche Betrachtungsweise wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Schon der Pyramidenbau der alten Ägypter, der das Mehrprodukt dieser Gesellschaft zu einem nicht unerheblichen Teil verschlang, lässt sich nicht einmal gewaltsam auf einen gar ökonomischen Nutzengesichtspunkt einer Klasse oder Kaste zurückführen. Auch das wechselseitige Abschlachten diverser Herrschender aus Gründen der Ehre fällt offenkundig aus jedem bloßen Nützlichkeitskalkül heraus. Die Reduktion der menschlichen Geschichte auf einen endlosen Kampf um Interessen und Vorteile, ausgetragen von Subjekten eines dürren Nutzenegoismus, muss einfach zu viele reale Erscheinungen wegkürzen oder völlig verzerren, als dass sie einen entscheidenden Erklärungswert beanspruchen könnte. Nicht uninteressant ist es, dass der Nutzenegoismus mit umgekehrtem Vorzeichen auch von den Gegnern des Marxismus behauptet wird. Insbesondere die liberalen und marktradikalen neoliberalen Ideologien halten es für evident, dass uns Menschen ein grundsätzlicher Egoismus angeboren sei. und seit Bernard de Mandevilles Bienenfabel 1705 und der Invisible Hand in der Theorie von Adam Smith 1776 gilt die gesellschaftliche Summe des privaten Nutzenegoismus als öffentliche Wohlfahrt oder Gemeinwohl. Die Vorstellung, dass alles, was im subjektiven Nützlichkeitskalkül nicht aufgeht, bloße Einkleidung der Interessen in religiöse und ideologische Formen, Institutionen oder Traditionen sei, wird dann lächerlich, wenn der reale Aufwand für diese angebliche Verkleidung den substanziellen Kern des vermeintlichen Eigennutzens bei weitem übersteigt. Oft müsste sogar eher umgekehrt festgestellt werden, dass Gesichtspunkte des Eigennutzens, soweit sie erkennbar sind, eine bloße Einkleidung oder eine bloße Äußerlichkeit von etwas anderem darstellen, das sich in den gesellschaftlichen Institutionen und Traditionen manifestiert. Nun könnte man sagen, dass hier einfach ein typischer Anachronismus des bürgerlichen Denkens vorliegt. Eine kapitalistische, das heißt moderne gesellschaftliche Konstitution und Denkweise wird den prämodernen Epochen untergeschoben, deren reale Verhältnisse damit nicht zu erfassen sind. Das hieße, dass die Reduktion von Herrschaft auf Eigennutzen und Interessenkampf dann wenigstens für die bürgerliche Moderne selber gültig wäre, auf deren Boden diese Denkweise ja auch entstanden ist. Es lässt sich in der Tat nicht leugnen, dass das Erscheinungsbild der modernen Gesellschaften bis in die Psyche der geldverdienenden Menschen hinein im abstrakten Eigennutzen aufzugehen scheint. Gerade der abstrakte, allen sinnlichen Bedürfnissen jenseitige Charakter dieses vermeintlichen Nutzens ist es aber gleichzeitig, der diese Oberfläche wieder dementiert. Wird der moderne Eigennutzen auf die sinnliche Bedürfnisebene zurückübersetzt, dann erhält er etwas Gespenstisches, schlechthin Irrationales. Paradoxerweise scheint der Eigennutzen, wie er in der totalisierten Geldform gesetzt ist, etwas den Individuen und ihrer Eigenheit gegenüber vollkommen Verselbstständigtes zu sein. Dieser fremde Charakter des vermeintlich unmittelbar egoistischen Interesses blieb in der historischen Aufstiegsphase des Kapitals noch verdeckt, als der konstituierte moderne Eigennutzen sich noch nicht völlig vom sinnlichen Inhalt des Reichtums geschieden hatte. Es mochte dann so erscheinen, als sei der Eigennutzen wirklich bloß die Form eines Kampfes um das knappe stoffliche Mehrprodukt und als sei dies eine aller bisherigen Geschichte gemeinsame Grundlage, die nur in der kapitalistischen Moderne aufs Äußerste vereinfacht und daher endlich als solche entdeckt worden sei. Diese gemeinmarxistische Auffassung, die noch diejenige des kommunistischen Manifests ist, blamiert sich freilich an der Wirklichkeit des reif gewordenen Kapitalismus. Heute hat sich der konstituierte Eigennutzen in der Geldform endgültig von jedem sinnlichen Bedürfnisinhalt emanzipiert. Das stoffliche Mehrprodukt kann nicht mehr als Aneignungsgegenstand für irgendjemandes Nutz und Frommen definiert werden. Es hat sich als monströser Selbstzweck offensichtbar verselbstständigt. Die Kapitalisierung der Welt und die wuchernden abstrakten Vernutzungsprojekte bekommen eine verzweifelte Ähnlichkeit mit dem Pyramidenbau an der Schwelle der Zivilisation, wenn auch in ganz anderen gesellschaftlichen Beziehungsformen. Menschen, die nicht mehr nach Bedürfnisbefriedigung, sondern nur noch nach Arbeitsplätzen schreien, muss eine Art von Unzurechnungsfähigkeit bescheinigt werden, die ihren sogenannten Eigennutzen als bloßen Vollzug eines säkularisierten religiösen Prinzips denunziert. Das gilt genauso für diejenigen, die dieses verselbstständigte Prinzip als Eigentümer, Manager, Politiker und so weiter am Laufen zu halten genötigt sind. Auch ihr Nutzen ist bloß ein sekundärer, der mit immer mehr eigenem Schaden erkauft wird. Es kann also geschlussfolgert werden, dass die Moderne doch etwas Gemeinsames mit allen vorherigen Gesellschaftsformationen besitzt. Nur ist dies nicht der abstrakte Eigennutzen, der sich im Kapitalismus endlich als solcher enthüllt hätte. Gerade umgekehrt ist dieses Gemeinsame vielmehr das, was in keinem ökonomischen oder politischen Interessenkalkül aufgeht und was in der Moderne paradoxerweise als Eigennutzen erscheint, in Wirklichkeit aber dennoch nichts Eigenes der Individuen ist, sondern etwas ihnen Aufgeherrschtes. Auch den Herrschenden wird etwas aufgeherrscht. Sie herrschen nie wirklich für das eigene Bedürfnis oder Behagen, sondern für etwas schlechthin Jenseitiges. Sie schädigen dabei immer auch sich selbst und vollziehen etwas ihnen selber Entfremdetes und scheinbar Äußerliches. Ihre vermeintliche Aneignung des Reichtums schlägt um in Selbstverstümmelung. Die utilitaristische Reduktion findet modifiziert auch bei den nicht-marxistischen bzw. nicht-liberalen modernen Theorien der Herrschaft statt. Der abstrakte ökonomische Nutzen wird hier bloß durch einen nicht weniger abstrakten Nutzen der puren Macht ersetzt. Unterstellt der gemeine Marxismus eine ontologische Basis des ökonomischen Interesses, so unterstellen andere bürgerliche Herrschaftstheorien entweder die biologische, genetisch verankerte Basis eines Machttriebs oder Aggressionstriebs oder zumindest anthropologische, unhistorische Konstanten. Arnold Gehlen etwa sieht die Notwendigkeit von Herrschaft in der Existenz gesellschaftlicher Institutionen überhaupt, die an die Stelle des Instinkts getreten seien, um das Verhalten zu leiten. Eine Auffassung, die verdünnt wieder erscheint in jenen Stammtischweisheiten, dass der Mensch an sich ein hemmungslos gewordenes Tier sei, das institutionell gezähmt werden müsse durch den autoritären Staat. Stets erscheint die Macht oder Herrschaft als bestenfalls domestikabel zum Recht, das dann ebenfalls als ontologische Grundbefindlichkeit zu definieren wäre. Eklektisch verdoppeln sich alle derartigen Herleitungen von Herrschaft in den dualistischen Formeln von Geld und Macht als Medien jeder denkbaren Gesellschaftlichkeit. Die Domestikation durch das Recht kann dann je nach Temperament und historischer Situation als schändliche Denaturierung verstanden werden, die das wahre Menschenbild des Kampfes ums Dasein verdunkle, oder umgekehrt als Fortschritt zum wahren Menschenbild einer geläuterten Herrschaft. Die Herrschaft selber bleibt ewiges Prinzip, ihre reformistische Ausdifferenzierung bis zur Klammheimlichkeit die einzig mögliche Form der Emanzipation. Und übrigens Habermas deren Prophet. Womit bewiesen wäre, dass alle bisherige Geschichte im Grunde die Geschichte von Sozialdemokratien gewesen sein muss. Der Marxismus hat die reaktionären Herrschaftstheorien immer nur aus einer anderen Perspektive der Herrschaft bekämpft, aus der Perspektive ihrer ökonomischen Determination nämlich. Während der Gedanke einer Aufhebung der Herrschaft des Menschen über den Menschen im Status eines aller Theorie und Praxis jenseitigen, abstrakten und schwächlichen Versprechens für eine unbestimmte Zukunft blieb. Wenn Herrschaft aber ein ontologisches Prinzip ist, sei es aus ökonomischen oder aus biologischen bzw. anthropologischen Gründen, dann bliebe nur noch die Frage, wer denn herrscht oder herrschen soll und in welcher Weise die Herrschaft sich vollzieht. Macht, Trieb bzw. Lust und Nutzen der puren Macht oder ökonomisches Nutzenkalkül als Erklärungsmuster kommen immer zu demselben Ergebnis. Das empirische Dasein der Herrschaft, im Unterschied zu ihrer ontologischen Bestimmung, ist ein Produkt des subjektiven Willens. Das Herrschaftssubjekt herrscht, weil es herrschen will, weil es etwas davon hat. Diese Zurücknahme der empirischen Herrschaft ins bloß Subjektive ist fatalerweise gerade bei den Herrschaftskritikern am ausgeprägtesten. Während die biologischen und anthropologischen Herrschaftstheorien normalerweise geneigt sind, die bestehende Ordnung zu affirmieren oder höchstens eine noch autoritärere zu empfehlen, prangern die Marxisten, die den bestehenden Herrschaftstypus durch einen klassenmäßig anderen ersetzen wollen, und die Anarchisten, die für eine sofortige und ersatzlose Abschaffung von Herrschaft überhaupt sind, die empirisch Herrschenden vorzugsweise als subjektive Schweine an. Dies mag gelegentlich durch entgegengesetzte theoretische Aussagen hilflos dementiert werden, wenn die strukturelle Objektivität von Herrschaft jenseits der vorgefundenen Subjekte schemenhaft ins Blickfeld rückt. Aber das Stutzen ist niemals nachhaltig. Die zaghaften Ansätze einer theoretischen Durchdringung der systematischen Subjektlosigkeit von Herrschaft werden nicht durchgehalten. Je mehr sich das Denken den Verhältnissen im Einzelnen, der Praxis oder der Agitation für gesellschaftliche Ziele zuwendet, desto subjektivistischer wird es wieder, desto gröber schlägt der vulgäre Reduktionismus auf ein bloßes Interessenkalkül durch. Die Herrschenden sind ungerecht, heimsen alle Vorteile für sich ein, beuten aus, führen ein Willkürregiment, leben herrlich und in Freuden auf Kosten der Mehrheit, könnten auch anders und wissen immer genau, was sie tun. Die plumpe Reduktion von Herrschaft auf ein Nutzenkalkül erfordert also eine ebenso plumpe Reduktion des Vollzugs der Herrschaft auf ein selbstherrliches Willenssubjekt. Diese Reduktion lässt sich in der linken und marxistischen Literatur fast beliebig nachweisen. Ein subjektiver Herrschaftsbegriff wird axiomatisch vorausgesetzt und vor diesem Hintergrund finden dann die detailreichen Analysen statt. Die Asymmetrie von Kapital und Arbeit im Produktionsprozess wird voraussetzungslos beschworen, um dann platt subjektivistisch festzustellen, dass die Einzelunternehmer oder Managements, indem sie allein über die Produktionsmittel verfügen, auch die alleinige Macht haben, diese und die darin arbeitsorganisatorisch integrierten Arbeiter gegebenen Verwendungszwecken zuzuweisen und über die dabei entstehenden Produkte ebenfalls nach eigenen Verwertungskalkülen zu verfügen. die Verwertung ist hier ganz in das subjektive, partikulare Eigennutzenkalkül von Herrschaftsträgern zurückgenommen. Eine Auffassung, wie sie den traditionellen Arbeiterbewegungsmarxismus und die neue Linke gleichermaßen kennzeichnet, trotz aller heute unwichtig gewordenen Gegensätze. Noch konsequenter drückt die marxistische Gruppe dieselbe Verkürzung in einem Schwanengesang anlässlich ihrer Selbstauflösung aus. An den Herrschenden moniert sie deren unverschämte Haltung, dass jeder Arbeiter, der sein Geld verdient, ihnen für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes zu danken hat, die umgekehrt ebenso darauf bestehen, dass sie Entlassungen nicht verhindern können, weil die Sachzwänge des Marktes, über die sie selber gebieten, es ihnen verwehren würden. Diese Aussage kann kaum missverstanden werden, wenn die marxistische Gruppe ihre Agitationsbemühungen an den Opfern des Kapitals als Aufforderung definiert, sich nicht mehr für die Sachzwänge benützen zu lassen, die andere stiften, und den praktischen Umgang mit dem Sachzwang der gesellschaftlichen Warenform derart verkürzt, dass sie darin nur wieder die Frechheit sieht, die unangenehmen Wirkungen als Probleme an deren Urheber zurückzudelegieren. Der agitatorische Druck lässt offenbar alle rudimentären, unklaren Einsichten in die Natur des Wertverhältnisses vergessen, zerquetscht jede diesbezügliche Reflexion und zwingt zu einer Interpretation, in der plötzlich die Kapitalisten, Politiker und Manager selbstherrlich über die Gesetze des warenproduzierenden Systems gebieten. Arbeitslosigkeit, so suggeriert die agitatorisch verplattete Aussage der marxistischen Gruppe systematisch, ist kein Strukturgesetz des warenproduzierenden Systems, sondern ein negativer Willensakt der Herrschenden. Das ist der bürgerliche, aufklärerische Herrschaftsbegriff von 1789, der trotz tausendfach eingebläuter Kategorien des Kapital nie bei der marxischen Ökonomiekritik angekommen ist. Die Verwertung des Werts, die gesellschaftliche Maschine eines subjektlosen Selbstzwecks, ist bei Josef Esser, einem der in den 70er Jahren hervorgetretenen linken Gewerkschaftssoziologen, ebenso wie bei der Agitationssekte marxistische Gruppe, also subjektivistisch auf das eigene eines puren Willensträgers zurückgefahren, der durch seinen angeblichen Willen zur Ausbeutung die ganze Veranstaltung namens Kapitalismus erst schafft. Es gehört daher auch zum argumentativen und agitatorischen Standardrepertoire der Linken, bis hin übrigens zu den staatsfrommen und marktwirtschaftsgläubigen Grünen Realos, die Sachzwänge warenförmiger Vergesellschaftung schlichtweg abzustreiten und als reines Betrugs- oder Ablenkungsmanöver jener Herrschenden zu denunzieren, die das Sachzwangargument bloß für den eigenen Vorteil aus Profitgier womöglich erfunden hätten. Es mag der marxistischen Gruppe selbst noch im politischen Nirvana, in das sie friedlich eingegangen ist, als eine Art Gemeinheit erscheinen, mit einem reformistischen Publizisten oder gar mit den Realos gleichgesetzt zu werden. Man könnte natürlich auch und erst recht die Autonomen hinzunehmen. Aber gerade in der heute entscheidenden Frage jeder Gesellschaftskritik war sie wirklich um keinen Deut besser. Das Problem des subjektlosen Selbstzwecks blieb ihr ebenso verborgen oder wurde jedenfalls nicht theoretisch mobilisiert. Thank you. die Zurücknahme des Kapitals und seiner Übel in subjektive Veranstalter, in Willens- und Interessensubjekte, ist aber nicht nur ein schwerer theoretischer Fehler, sondern hat auch fatale praktische Konsequenzen. Mit den altehrwürdigen Agitationsphrasen vom bösen Willen und subjektiven Nutzenkalkül der Herrschenden ist nämlich weder die fortgeschrittene Wirklichkeit mehr zu erfassen, noch sind die von dieser Realität konstituierten Subjekte damit zu erreichen. Zu offensichtlich hat der Selbstzweck und Selbstzagter der kapitalistischen Maschine jeden Eigennutzen irgendwelcher Veranstalter und Eigentümer überstiegen. Und zu auf- und abgeklärt sind andererseits die Opfer und Bediensteten von Staat und Kapital hinsichtlich des objektiven Realitätsgehalts jener Sachzwänge, die von den Marxisten so hartnäckig in die subjektive Interessenagitation der Herrschenden verbannt werden. Das subjektivistische Argument taugte für die historische Aufstiegsphase des Kapitals, als die Arbeiter sich noch in dieser gesellschaftlichen Hülle zu warenförmigen Subjekten entpuppen mussten. Solange verschiedene Warensubjekte sich herausbilden und auf dem Boden der Warenform den Kampf um ihre Geldinteressen ausfechten, solange sie die dafür notwendigen Institutionen und Verkehrsformen schaffen und mobilisieren, so lange kann die Gesellschaftskritik auch subjektivistisch verkürzt bleiben. Zwar ging dieses Argument theoretisch von Anfang an nicht auf, aber dies blieb verborgen, weil die ganze praktische Kritikbewegung noch kapitalimmanent sein konnte. Von dieser Immanenz werden scheinradikale Positionen des gemeinen Marxismus, wie sie zum Beispiel von der erwähnten marxistischen Gruppe in abstrakter Reinform vorgeführt werden, heute aber deswegen eingeholt und blamiert, weil das Kapital als Weltverhältnis sein krisenhaftes Reifestadium erreicht und damit eine in der Hauptsache immanente Kritik unmöglich gemacht hat. Der Sachzwang der Warenform ist objektiv, aber nicht im anthropologischen, sondern bloß im historischen Sinne. Er ist aufhebbar, aber eben nur zusammen mit der wahren Form selber. Die Krux der subjektivistischen Agitation und ihre Immanenz besteht nun darin, dass sie an dieses Aufhebungsproblem gar nicht herankommt. Weil die unangenehmen Wirkungen bloß aus dem Willen und Nutzenkalkül der Herrschenden kommen sollen, die ungeachtet der subjektlosen gesellschaftlichen Form vermeintlich auch anders könnten, deswegen sind sie auch in dieser gesellschaftlichen Form schon zu beseitigen und die vermeintlichen Opfer und Bediensteten könnten sich der Wirkungen entledigen, ohne ihre eigene Form als Warensubjekte antasten zu müssen. Der Vorteil dieser verkürzten Konklusion für den Agitator ist aber nur ein scheinbarer. Jedenfalls dann, wenn er nicht reformistisch sein möchte. Denn das Axiom seiner Agitation ist per se schon reformistisch, indem er das sinnliche Bedürfnis nicht kritisch in seiner gesellschaftlichen Form bestimmt. Darüber bleibt er zwar kompatibel mit dem warenförmig konstituierten Bewusstsein seiner geldverdienenden Adressaten, aber er begibt sich damit selber in die Fänge des Sachzwangs, ob er will oder nicht. Er verstrickt sich in den unlösbaren Widerspruch, dass er einerseits verlangt, die Subjekte sollten ihre sinnlichen Bedürfnisse ohne Rücksicht auf die zwanghaften Strukturgesetze der wahren Form geltend machen, andererseits aber diese Forderung selber in der wahren Form erhebt oder zumindest dazu stillschweigt, dass sie nur so verstanden werden kann. Die marxistische Gruppe etwa mochte zwar in ihren Traktaten gelegentlich etwas darüber murmeln, dass richtige Planwirtschaft mit Geld ja wohl nicht so ganz gehen könne, aber dies musste als aufgesetzt und unverständlich erscheinen, wenn sie sich vorher schon gemein gemacht hatte mit dem Geldverstand des kapitalistischen Alltags, an den sie jederzeit appellierte im Namen des Eigennutzens der Damen und Herren von der Arbeiterklasse. Aus diesem Dilemma heraus ist es auch zu erklären, dass die eng an die Agitation gebundene Theorie zu einer systematischen Ausarbeitung der in den marxischen Schriften angelegten radikalen Kritik der wahre Geldbeziehung gar nicht gelangen konnte. Weder eine theoretische Aufarbeitung des historischen Arbeiterbewegungsmarxismus und seines Sozialismusbegriffs war so möglich, noch eine gesellschaftliche Vermittlung der grundsätzlichen Ökonomiekritik. Mit radikaler Kritik des Geldes kann man unvermittelt keine Briefkastenagitation machen, gilt aber auch umgekehrt. Wer unvermittelt Massen- und Briefkastenagitation macht, der kann keine radikale Geldkritik entfalten. Das vermeintliche Gelackmeiertwerden der Opfer und Bediensteten muss immer schon selber in jener subjektlosen Form attackiert werden, die der wirkliche gesellschaftliche Urheber ist. Die Agitation scheiterte so an sich selbst und nicht an der Dummheit der Massen oder an den Pressionen des Verfassungsschutzes. Der agitatorische Leerlauf ging an den gesellschaftskritischen Aktivisten und Bewegungen vorbei, denen bloß fehlerhaftes Denken und Inkonsequenz und so weiter vorgeworfen wurde, obwohl das Wichtigste noch gar nicht gesagt und herausgearbeitet war. Ja, sogar die eigene Inkonsequenz der Marxisten es war, die den unüberbrückbaren Abgrund zwischen geldförmig konstituiertem Interessenkalkül und Kritik des Kapitals unangetastet ließ. Die per se immer schon kapitalimmanente Mobilisierung der Asymmetrie zwischen Kapital und Arbeit, die nur einen Gegensatz innerhalb des Kapitals selber bewegen konnte, ist historisch zum Stillstand gekommen. Die darin aufgehenden Momente der marxischen Theorie sterben ab, werden geschichtliche Dokumente. Und damit stirbt der Marxismus in allen seinen Varianten. Aber die marxische Theorie enthält mit dem Konzept der Fetischismuskritik auch einen völlig anderen Zugang zur Wirklichkeit, der bisher im Dunkeln geblieben war. Der Marxismus konnte damit nichts anfangen, vor allem nichts Praktisches. Für die marxistische Gruppe etwa, um den Nachruf im Vorbeigehen noch ein wenig fortzusetzen, wird das Fetischismusproblem in den Kapitalanalysen ihres ursprünglichen Gründungsdokuments nicht systematisch aufgenommen. Sie fühlte sich aber damals schon bemüßigt, ein Verdinglichungs- und Entfremdungsgeschwafel zu denunzieren und eine fetischistische Durchdringung des bürgerlichen Lebens in abgeleiteten Sphären, Denkformen, Sexualität, Kunst und so weiter, ausdrücklich zu leugnen. Statt das Problem aus dem Status des Geschwafels zu befreien und es theoretisch aufzunehmen, wurde es in seiner Tragweite völlig verkannt, um dafür quasi positivistisch auf die ökonomischen Kategorien loszugehen. Die gleichzeitige, ziemlich vage Kritik von Auffassungen des Kapitals als eines persönlichen Abhängigkeitsverhältnisses und von vulgären Agententheorien musste so unwirksam bleiben. Die marxistische Gruppe hat sich selber nicht daran gehalten, indem sie in ihrer agitatorisch verkürzten Theoriebildung oder theoretisierenden Agitation immer wieder und sogar zunehmend auf einen subjektivistischen Herrschaftsbegriff zurückfallen musste. Tatsächlich hat jede auf ein ökonomisches oder politisches Nutzenkalkül zurückgeführte Herrschaftstheorie Schwierigkeiten, sich von einem Begriff persönlicher Abhängigkeit anders als bloß äußerlich zu lösen. Das Problem der Versachlichung gesellschaftlicher Beziehungen und Herrschaftsverhältnisse wird zu kurz gefasst, wenn man es darauf reduziert, dass in der Form der Ware sich Menschen wechselseitig als Mittel für ihre individuellen Zwecke benutzen. Das Stehenbleiben bei der konstituierten, vorgefundenen Subjektivität, die in ihrer subjektlosen Konstituiertheit nicht begriffen wird, ist so nicht zu überwinden. Diese verkürzte Auffassung legt es nahe, rasch und unvermittelt von der warenförmigen Konstitution der Subjekte zur kapitalistischen Ausbeutung zu springen. Die Versachlichung und das wechselseitige Benutzen reduzieren sich dann sehr schnell darauf, dass es sich bei der Abhängigkeit des Arbeiters nur insofern um keine persönliche handelt, als er nicht vom Kapitalisten Franz Mayer lebenslang abhängig bleibt, sondern von der Kapitalistenklasse überhaupt samt ihren Institutionen. Der subjektivistische Herrschaftsbegriff ist hier als persönlicher nur im krudesten Sinne kritisiert, aber nicht aufgelöst, sondern bloß auf ein kollektives Herrschaftssubjekt übertragen. In der Tat relativiert die marxistische Gruppe ihre eigene Kritik der vulgären und moralisierenden persönlichen Herrschaftstheorien sofort wieder, indem sie den marxischen Hinweis auf die fetischistische Versachlichung darauf zurückbiegt, dass andererseits in derselben Aussage durchaus der Hinweis darauf steckt, dass sich die warenproduzierenden Individuen mit der Abstraktion, die den gesellschaftlichen Inhalt ihrer Tätigkeit ausmacht, anderen Individuen unterwerfen. Die Argumentation drückt sich so um das Fetischproblem herum und kommt immer wieder darauf zurück, das versachlichte Verhältnis in eine subjektive Veranstaltung aufzulösen. Der marxische Begriff des automatischen Subjekts, die eigentlich subjektlose Ebene des fetischistischen Verhältnisses, wird so grundsätzlich verfehlt. Dass die warenproduzierenden Individuen sich durch die Abstraktion der Warenform anderen Individuen unterwerfen, ist als für sich stehende Aussage schlichtweg falsch. Eine solche Auffassung mochte im Gegenteil höchstens gelten, solange die Warenförmigkeit der Subjekte noch nicht vollständig herausgearbeitet war, solange also die Reste anderer vormoderner Traditionen noch wirksam blieben. Solange es noch eine Frage war, wer wen mit Herr anredet, machte eben die Abstraktion der Ware für die Individuen auch noch nicht im vollen Sinne den gesellschaftlichen Inhalt ihrer Tätigkeit aus. Heute sagt der Werkmeister mit der größten Höflichkeit zum Hilfsarbeiter: Herr X, würden Sie mir bitte mit dem Steinbock 20 Paletten mit Prospekten aus dem Lager holen? Rede mit Du andererseits meint keine Herabsetzung, sondern im Gegenteil egalitäre Vertraulichkeit. Man denke auch an die nachgerade absurde Hierarchie des Händeschüttelns in vielen Betrieben. Jüngere Managementkonzepte operieren ganz bewusst mit solchen egalitären Umgangsformen. Das ist keineswegs bloß eine formale Äußerlichkeit, hinter der sich die alte wilhelminische Unterwerfung unter andere Individuen verbergen würde. Kein zu Ende modernisiertes Warensubjekt hat mehr das Gefühl, sich einem anderen Individuum als solchem zu unterwerfen. Und diese spontane Einschätzung trügt nicht. Was die Individuen heute als ihre Heteronomie wahrnehmen, ist immer schon ein abstrakter Funktionalismus des Systems, der in keiner Subjektivität mehr aufgeht. Sämtliche Funktionäre der Funktionshierarchien werden wahrgenommen als das, was sie sind, als selber subalterne Exekutoren von subjektlosen Prozessen, denen man sich nicht nur nicht unterwirft, sondern die sogar nach ihrer Funktionstüchtigkeit beurteilt werden. Ein verhasster Vorgesetzter wird in seinen Irrationalismen weniger nach Maßstäben befriedigender menschlicher Beziehungen gemessen, als vielmehr danach, inwieweit sein Verhalten dysfunktional für das betriebswirtschaftliche Funktionieren ist, er also seinen Job schlecht ausführt. Ein harter Hund dagegen, mit korrekten oder egalitären Umgangsformen, der am Erfolg orientiert ist, kann akzeptiert werden, eben weil er seinen Job tut. Ich würde es genauso machen. Von Unterwerfung unter ein anderes Individuum kann dabei deswegen nicht die Rede sein, weil erstens der Exekutor in seiner Funktion weder ein individuelles Gegenüber ist, noch als solches wahrgenommen wird, und weil zweitens die eigene individuelle Identität als monadisiertes Warensubjekt davon nicht berührt wird. Zu einer anderen Zeit und in einer anderen Situation könnte man selber jederzeit ganz geschäftsmäßig eine exekutierende Funktion an anderen Individuen ausführen und hinterher womöglich noch ein Bier mit ihnen trinken gehen. Die Rede von der Unterwerfung unter andere Individuen, die von den warenproduzierenden Menschen ausgerechnet mit der Abstraktion, die den gesellschaftlichen Inhalt ihrer Tätigkeit ausmacht, vollzogen werden soll, geht also am Problem völlig vorbei. Es ist eine Redeweise in Kategorien eines flachen, subjektiven Herrschaftsbegriffs, der eklektisch mit dem unaufgearbeiteten Problem der fetischistischen Subjektlosigkeit kurzgeschlossen wird. Weder die wirkliche Heteronomie der warenproduzierenden Individuen noch ihr Bewusstsein kann dann mit dieser Agitation mehr erreicht werden. Damit aber ist auch schon die Basis des Systems falsch gefasst. Dass die Warensubjekte sich wechselseitig für ihre individuellen Zwecke benutzen, ist nicht das Wesen der Sache und deshalb auch keine Erklärung. Es ist vielmehr die bloße Erscheinungsform von etwas anderem, des subjektlosen Fetischs nämlich, an den handelnden Subjekten. Ihre individuellen Zwecke sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Es sind ihrer Form nach keine individuellen, selbstgesetzten Zwecke, und deswegen wird auch der Inhalt pervertiert und mündet in Selbstzerstörung. Das Wesen ist nicht, dass die Individuen sich wechselseitig für ihre individuellen Zwecke benutzen, sondern dass sie, indem sie dies zu tun scheinen, einen ganz anderen, überindividuellen, subjektlosen Zweck an sich selbst exekutieren. Die Selbstbewegung und Verwertung des Geldes. Thank you. Die Differenz könnte nicht schärfer sein. Für den gemeinen Marxismus ist die Selbstbewegung des Geldes, die Verwertung des Werts, gerade jener Schein, der auf die Zwecke, den Willen, das subjektive Handeln der Menschen zurückzuführen und also in Subjektivität aufzulösen ist. Eine radikale, konsequente Fetischismuskritik müsste dagegen genau umgekehrt die empirische Subjektivität selber als den Schein denunzieren, das heißt die Zwecke, den Willen und das subjektive Handeln der Waren produzierenden Menschen in ihre wahre Subjektlosigkeit als bloße Exekution einer allen Subjekten vorausgesetzten Fetischform auflösen. Nicht etwa, um sich dem automatischen Subjekt zu unterwerfen, sondern im Gegenteil, um es als solches angreifen und überwinden zu können. Erst diese Umkehrung nämlich ermöglicht es, den Skandal der völligen Bewusstlosigkeit auf der Ebene gesellschaftlicher Formbestimmung überhaupt zu erkennen, was die Voraussetzung dafür ist, sie zu überwinden. Indem der gemeine Marxismus und die herkömmlichen Herrschaftstheorien anders vorgehen, die Subjektlosigkeit als Erscheinung oder bloßen Schein ins bürgerliche Subjekt auflösen, machen sie sich schon zum Komplizen des Fetischs und werden unfähig, ihn in seiner Objektivität zu kritisieren. Der Widerspruch scheinradikaler Agitation sitzt also tief im Subjektbegriff. Die unvermittelte Beschwörung des vorausgesetzten a priorischen Subjekts ist so ironischerweise nichts anderes als die theoretische Form der Unterwerfung unter die fetischistische Subjektlosigkeit. Die ewige Beschimpfung der Herrschenden und die ewige Unterstellung, dass in denselben modernen wahre Geldformen eine ganz andere und menschenfreundlichere Veranstaltung möglich sein könnte, wenn nur ein anderer und besserer Wille sie leiten würde, ist freilich mit der Zeit zur Beschäftigungstherapie für die Dümmeren unter den Gesellschaftskritikern geworden. Dieser erlauchte Kreis umfasst heute sowohl die übrig gebliebenen orthodoxen und scheinradikalen Marxisten, als auch die Realos. Unabhängig von solchen unverbesserlichen Nichtdenkern, aber ist längst Bewegung in den Herrschaftsbegriff gekommen. Schon seit der Jahrhundertwende um 1900, spätestens seit den 20er Jahren, schlagen sich die Klügeren unter den westlichen Zeitdiagnostikern und Gesellschaftskritikern zunehmend mit den Erscheinungen der Subjektlosigkeit herum. Ein Produkt dieser Bemühungen war die Bürokratisierungsthese. In den bürgerlichen Zeitanalysen, die nicht so fixiert waren auf eine bösewichtige Personengruppe namens Bourgeoisie wie die marxistische Gebetsmühlenliteratur, spukte schon früh das Stichwort von der verwalteten Welt. In Robert Michels berühmter Soziologie des Parteienwesens und besonders in der Theorie von Max Weber begann sich ein struktureller Begriff der eigentlichen Subjektlosigkeit moderner Herrschaft zu entfalten. Weber setzt den allgemeinen Begriff der Bürokratie, den Interessen sozialer Mächte, zwar noch äußerlich, indem er sie ein Präzisionsinstrument nennt, welches sehr verschiedenen, sowohl rein politischen wie rein ökonomischen, wie irgendwelchen anderen Herrschaftsinteressen sich zur Verfügung stellen kann. Gleichzeitig aber verweist er auch auf die sachliche, subjektlose Eigendynamik des modernen Bürokratisierungsprozesses, der sich den herkömmlichen Herrschaftstheorien entzieht. Der Berufsbeamte ist nur ein einzelnes, mit spezialisierten Aufgaben betrautes Glied in einem rastlos weiterlaufenden Mechanismus, der ihm eine im Wesentlichen gebundene Marschroute vorschreibt. Die Beherrschten ihrerseits ferner können einen einmal bestehenden bürokratischen Herrschaftsapparat weder entbehren noch ersetzen. Die Gebundenheit des materiellen Schicksals der Masse an das stetige, korrekte Funktionieren der zunehmend bürokratisch geordneten privatkapitalistischen Organisationen nimmt stetig zu, und der Gedanke an die Möglichkeit ihrer Ausschaltung wird dadurch immer utopischer. Die Bürokratie ist rationalen Charakters. Regel, Zweck, Mittel, sachliche Unpersönlichkeit beherrschen ihr Gebaren. In die Klassenkampfrhetorik der Linken drang die Bürokratisierungsthese zunächst vor allem über die Trotzkisten ein, die sich als Gralshüter der einschlägigen Warnungen Lenins verstanden und das theoretische Problem hatten, eine vermeintlich nicht-kapitalistische Herrschaft über die Arbeiterklasse in einem Staat mit auch von ihnen verteidigten sozialistischen Wirtschaftsgrundlagen erklären zu müssen. Da kam die Formel von der bürokratischen Herrschaft gerade recht. Freilich sollte damit nicht etwa ein Begriff der Subjektlosigkeit von Herrschaft gewonnen werden. Vielmehr ging es einzig und allein darum, speziell für die Sowjetunion das alte Ausbeuter- und Herrschaftssubjekt der Kapitalistenklasse kurzerhand durch das angeblich transitorische Herrschaftssubjekt Bürokratenkaste zu ersetzen. Subjektive Herrschaftsbegriff wurde dadurch nicht theoretisch in Frage gestellt, wenn auch ungewollt aufgeweicht. Der Begriff der Bürokratie war eher ein theoretischer Notnagel. Er wurde fast entschuldigend gebraucht und eifersüchtig vom Begriff der herrschenden Klasse im eigentlichen Sinne getrennt. Trotzki selbst presste diesen halbherzigen Bürokratiebegriff fast gewaltsam in das alte Schema, das bei Weber nur noch leise anklingt. In der bürgerlichen Gesellschaft vertritt die Bürokratie die Interessen der besitzenden und gebildeten Klasse, die über unzählige Mittel verfügt, ihre Verwaltung zu kontrollieren. Die Sowjetbürokratie jedoch schwang sich über eine Klasse auf, die eben erst aus Elend und Dunkelheit befreit und keine Traditionen im Herrschen und Kommandieren besitzt. Während die Faschisten, nachdem sie die Futterkrippe erreichten, mit der Großbourgeoisie gemeinsame Interessen, Freundschafts-, Ehebande usw. knüpften, macht sich die Bürokratie der UdSSR die bürgerlichen Sitten zu eigen, ohne eine nationale Bourgeoisie neben sich zu haben. Augenscheinlich verlässt Trotzki nicht einmal andeutungsweise den subjektiven, kollektiv-persönlichen Herrschaftsbegriff des gemeinen Marxismus. Die Bürokratie wird als eine Art sozialökonomischer Hilfs-Sheriff eingeführt, der zufällig seinen Chef verloren hat und nun auf eigene Rechnung regiert, ohne es zur Eigentlichkeit von klassenmäßiger Herrschaft zu bringen. Dieses Denken in bloßen Sozialkategorien, Arbeiterklasse, Großbourgeoisie, Bürokratie, deren Konstitution durch die subjektlose gesellschaftliche Form gar nicht ins Blickfeld gerät, sondern die nur unkritisch als solche in ihrem gegenseitigen subjektiven Handlungsbezug wahrgenommen werden, konnte auch der Bürokratisierungsthese theoretisch nichts Neues abgewinnen. Der trotzkistische Bürokratiebegriff blieb empiristisch verkürzt und wurde bloß instrumentalisiert, um die unbegriffene Entwicklung der Sowjetunion mit einem Anschein gemeinmarxistischer Plausibilität darstellen zu können. Einen Schritt weiter ging die kritische Theorie, deren Vertreter die sich anbahnenden Veränderungen viel klarer sahen als die vulgären Parteimarxisten. Die Theoretiker der Frankfurter Schule wandten sich von der bloßen Klassenkampfrhetorik ab, deren Verblassen sie als Erste ahnten, ohne sie allerdings theoretisch überwinden zu können, griffen die Bürokratisierungsthese der westlichen Soziologie auf und versuchten, sie in ein zunehmend pessimistisches, gesellschaftskritisches Gesamtkonzept einzuarbeiten. Max Horkheimer entwarf dabei ein eigenartiges Bild der Herrschaft, in dem die Begriffe des gemeinen Marxismus und der soziologischen Bürokratisierungstheorien eklektisch verschmolzen. Die Bourgeoisie ist dezimiert, die Mehrzahl der Bürger hat ihre Selbstständigkeit verloren. Soweit sie nicht ins Proletariat oder vielmehr in die Masse der Arbeitslosen hinabgestoßen sind, gerieten sie in Abhängigkeit von den großen Konzernen oder vom Staat. Als Caput Mortuum des Verwandlungsprozesses der Bourgeoisie ist die oberste industrielle und staatliche Bürokratie übrig geblieben. Während Weber das Problem noch mehrdeutig formuliert, während für Trotzki und seine westlichen Schüler der subjektive Klassenbegriff von Herrschaft gegenüber dem Bürokratiebegriff noch eindeutig dominiert, thematisiert Horkheimer, der Weber natürlich näher steht als Trotzki, schon die Auflösung des Begriffs der Klassenherrschaft durch die reale Entwicklung gerade der westlichen Gesellschaften selbst. Aber die Formel vom Caput Mortuum zeigt, dass er damit noch lange nicht über die offenbar hartnäckige subjektiv-soziologistische Vorstellung von Herrschaft hinauskommt. Diese ist tief im westlichen Aufklärungsdenken überhaupt verankert, das Subjektivität prinzipiell als abstrakte und a priorische setzt. Alle gesellschaftlichen Verhältnisse sollen und müssen in irgendeiner Weise aus diesem nachgerade chimärischen Subjekt abgeleitet werden, das Ausgangs- und Endpunkt aller Analysen bleibt. Die Bürokratisierungsthese in allen ihren Varianten scheint sich einem subjektlosen Begriff von Herrschaft anzunähern. Aber sie zeigt gleichzeitig das Widerstreben des aufklärerischen Subjektdenkens, das schnell zum Schmollen neigt, wenn es nicht mehr weiter weiß. Dass sowohl Weber als auch Horkheimer und Adorno, ebenso wie übrigens Freud, in einen anthropologischen Pessimismus hinüberglitten, rückt sie ungewollt in die Nähe jener reaktionären Kulturpessimisten, die sie andererseits immer wieder kritisiert haben. Diese unkoschere Verwandtschaft ist keineswegs allein den katastrophischen Erfahrungen der Weltkriegsepoche geschuldet, sondern auch den inneren Widersprüchen der aufklärerischen Subjektideologie und des Marxismus als deren Wurmfortsatz. Bürokratiebegriff reflektiert bloß negativ die Blamage sowohl der bürgerlichen als auch der marxistischen Herrschaftstheorien. Hinsichtlich der zum Vorschein kommenden Subjektlosigkeit von Herrschaft bleibt er jedoch begriffslos und deskriptiv. Die Befangenheit in bürgerlicher Subjektideologie überhaupt und damit in einem subjektiven Begriff von Herrschaft lässt kaum mehr zu, als das Konstatieren eines soziologischen Phänomens, das nicht anders als technisch und organisatorisch hergeleitet werden kann. Der inzwischen geläufige Begriff der Technokratie ist der Nachhall dieser bis heute nicht überwundenen Hilflosigkeit. Die Herrschaft der Bürokratie wird noch in subjekttheoretischen Terms diskutiert, obwohl ihre eigentliche Umselbstständigkeit Im Gegensatz zu anscheinend leicht dingfest zu machenden herrschaftlichen Menschengruppen wie Adel oder Bourgeoisie, auf jenes dunkle Andere verweist, das vom aufklärerischen Geist nicht mehr erfasst werden kann. So darf es kaum verwundern, dass auch die kritische Theorie nicht dazu gelangte, die marxische Fetischismuskritik systematisch aufzunehmen. Dieses Unvermögen entstammt nicht analytischer Schwäche, sondern verweist auf eine grundsätzliche Schranke okzidentaler Rationalität, die auch in den kritischen Varianten ihres eigenen Fetischcharakters nicht gewahr werden kann. Die Auflösung der alten subjektiven Herrschaftstheorien setzte sich über die Bürokratisierungsthese hinaus in den modernsten Versuchen des Strukturalismus, des Strukturfunktionalismus und der Systemtheorie fort. Die systematische Subjektlosigkeit wird hier endlich offen thematisiert, nicht bloß als beklagenswertes geschichtliches Resultat der Moderne, sondern erstmals als eigentliches Prinzip menschlicher Vergesellschaftung schlechthin. Ausgehend von strukturalen Sprachanalysen der Linguistik setzte sich der Gedanke durch, nicht das Subjekt und nicht die Praxis von Subjekten sind konstitutiv, sondern subjektlose Strukturen, in denen und anhand derer sich das jeweilige Handeln konstituiert. Der Mensch, das menschliche Subjekt, spricht, sondern die Sprache spricht. Oder sarkastisch ausgedrückt, der Mensch wird gesprochen. Dieser theoretische Ansatz, angebahnt von Ferdinand de Saussure, dehnte sich rasch auf die Ethnologie und auf die Psychologie aus, Claude Lévi-Strauss oder Jacques Lacan, um von dort auf die Geschichte, Soziologie und Philosophie überzuspringen. Überall sind danach in letzter Instanz nicht menschliche Individuen und Subjekte, sondern subjektlose Strukturen als Quasi-Subjekte am Werk. Nicht bewusst, handelnd, sondern determinierend. Wenn der Mensch nicht spricht, sondern gesprochen wird, dann denkt er auch nicht, sondern wird gedacht. Dann handelt er nicht sozial, politisch oder ökonomisch, sondern wird gehandelt und so weiter. Es wurde also nichts Geringeres als der Tod des Subjekts verkündet. Keiner hat diese Konsequenz philosophisch konsequenter ausgesprochen als Michel Foucault, der seinem äußerst widersprüchlichen Werk entsprechend, wahlweise als Strukturalist, Poststrukturalist oder Postmoderner gehandelt wird. In dem Augenblick, in dem man sich darüber klar geworden ist, dass alle menschliche Erkenntnis, alle menschliche Existenz, alles menschliche Leben und vielleicht das ganze biologische Erbe des Menschen in Strukturen eingebettet ist, das heißt in eine formale Gesamtheit von Elementen, die beschreibbaren Relationen unterworfen sind, hört der Mensch sozusagen auf, das Subjekt seiner selbst zu sein, zugleich Subjekt und Objekt zu sein. Man entdeckt, dass das, was den Menschen möglich macht, ein Ensemble von Strukturen ist, die er zwar denken und beschreiben kann, deren Subjekt, deren souveränes Bewusstsein er jedoch nicht ist. Diese Reduktion des Menschen auf die ihn umgebenden Strukturen scheint mir charakteristisch für das gegenwärtige Denken und somit ist die Zweideutigkeit des Menschen als Subjekt und Objekt jetzt keine fruchtbare Hypothese, kein fruchtbares Forschungsthema mehr. Da aber Foucaults eigentliches Thema gleichzeitig nietzscheanisch die Macht ist und er das Paradox fertigbringt, ein strukturalistischer Nietzscheaner oder ein nietzscheanischer Strukturalist zu sein, erscheint somit auch der Begriff subjektloser Herrschaft über die ältere Bürokratisierungsthese hinaus zu Ende geführt. Wo alles Macht, aber nirgends mehr Subjekt ist, haben auch die alten subjektiven Herrschaftstheorien endgültig ausgedient, für die Macht undenkbar ist ohne ein Machtsubjekt, in dessen Willen die Macht aufgelöst werden kann. Damit ist auch Foucault natürlich nicht glücklich, zumal er eben Nietzsche bewundert und der Wille für ihn immer bedeutsam bleibt. Aber der Wille ist gleichsam ein verlorener Geselle, der, indem er sich äußert, doch immer nur Funktionieren der Struktur vollziehen kann, ob er es will oder nicht. Wie der Wille überall ist, der sich im Begehren äußert, so ist erst recht die Macht überall als subjektlose Struktur, in deren Formen sich der Wille nur ausdrücken kann. Bis in die feinsten Poren der Psyche hinein versucht Foucault, diese ausweglose Konstellation zu verfolgen. Die Mikrophysik der Macht, so heißt denn auch eine seiner Textsammlungen. Damit ist freilich emanzipatorische Praxis ebenfalls endgültig disparat geworden. Genauer gesagt, die Verbindung von Praxis und theoretischer Begründung ist anscheinend für immer zerrissen. Handeln trotz Theorie, so lautet dann explizit oder implizit die Devise. Foucault hat sich leidenschaftlich in der Gruppe Gefängnisinformation und für Gefangenenrevolten engagiert. Er führte geradezu ein Doppelleben als Professor für Geschichte der Ideensysteme am Collège de France in Paris und als Kämpfer gegen die Normalität, auch vermittelt durch seine eigene Situation als Homosexueller. Das Dilemma Foucaults ist aber weder allein sein persönliches noch allein dasjenige des Strukturalismus, sondern ironischerweise ja erst recht auch das der humanistischen und existenzialistischen Gegenspieler, die so heftig kritisiert werden. Auch die kritische Theorie ist hiermit eingeschlossen. Foucault hat sich zuletzt sogar ausdrücklich positiv auf Adorno bezogen. Desperate, unvermittelte, nicht mehr begründbare Praxis ist eine gemeinsame Konsequenz dieser Ideensysteme, trotz aller sonstigen Gegensätze. Strukturalisten waren zuvor allesamt durch die Schule der westlichen Subjekttheorien gegangen, Marxismus, Existenzialismus, Phänomenologie, kritische Theorie. Ihre Attacken gegen den ideologischen Humanismus waren immer auch eine Selbstauseinandersetzung. Insofern ist der Strukturalismus selber eine Verfallsform des Aufklärungsdenkens, das sich bis zur letzten Konsequenz der völligen Entsubjektivierung eigenhändig destruiert. Ist dieser Prozess der Entsubjektivierung für die kritische Theorie noch ein historischer, das Erlöschen eines Versprechens oder der Untergang einer Realität, die märchenhaft einmal war, wenn auch nur für wenige Bildungsbürger, so erkennen die Strukturalisten, dass es noch nie ein Subjekt im Sinne der Aufklärung gegeben hat. Wenn schon die sogenannten Naturvölker in subjektlosen Strukturen agieren, wie die Ethnologie von Claude Lévi-Strauss zu zeigen versucht, dann ist die Struktur lückenlos und ontologisch, dann mag es zwar diachronische Prozesse geben, aber eigentlich keine Geschichte. Der endlich erreichte Begriff subjektloser Herrschaft da identisch mit dem Tod des Subjekts überhaupt, destruiert auch den denkbaren Gegenspieler der Herrschaft, das emanzipatorische Gegensubjekt. Das Denken subjektloser Herrschaft ist daher zwangsläufig identisch mit der endgültigen Trennung von Theorie und Praxis. Der Strukturalismus hat so die Denkwege der Aufklärung nur zu Ende geführt. Deswegen waren auch die wütenden Aufschreie von Sartre und von orthodoxen Marxisten in Frankreich ebenso unglaubwürdig wie diejenigen von Nachlassverwaltern der kritischen Theorie in Deutschland. Und deswegen gelingt es den bienenfleißigen akademischen Sekundärliteraten, Paarhufern und Wiederkäuern mittlerweile auch, sämtliche westlichen Herrschafts- und Subjekttheorien seit der Jahrhundertwende als einen einzigen großen Denkfladen wieder auszuscheiden und auf dem geduldigen Papier abzulegen. Dem Begriff der Struktur entspricht der des Systems, entweder als Synonym oder als Oberbegriff für die Gesamtheit von Beziehungen, die sich unabhängig von den Inhalten, die sie verbinden, erhalten und verändern, so Foucault. Hier berührt sich der Strukturalismus mit der Systemtheorie, die sich aus der angelsächsischen positivistischen Soziologie, vor allem von Talcott Parsons, entwickelt hat. Dem angelsächsischen Umweg entsprechend macht sich die Systemtheorie viel weniger Gedanken und schon gar keine subjekttheoretischen Skrupel, dass sie das Herrschaftssubjekt und damit das Subjekt überhaupt in die kybernetischen Bewegungsgesetze von Systemen auflöst. Der zum Großtheoretiker aufgestiegene deutsche Verwaltungsbeamte Niklas Luhmann, Parsons Schüler und einer der herausragendsten zeitgenössischen Systemtheoretiker, scheint sogar so etwas wie ein heimlich kicherndes Vergnügen dabei zu empfinden, wenn er in staubtrockener, aber nicht unironischer Kanzleisprache die soziale Welt als subjektlose Beziehungsmaschine beschreibt und den Ausgangspunkt der Aufklärung nur noch als altertümliche und vorwissenschaftliche Ideologie verstehen kann. Die Systemtheorie bricht mit dem Ausgangspunkt und hat daher keine Verwendung für den Subjektbegriff. Sie ersetzt ihn durch den Begriff des selbstreferenziellen Systems. Sie kann dann formulieren, dass jede Einheit, die in diesem System verwendet wird, durch dieses System selbst konstituiert sein muss und nicht aus dessen Umwelt bezogen werden kann. Die Brisanz dieser Aussage wird erst deutlich, wenn man begreift, dass unter Umwelt eines Systems nichts anderes als die bisherigen Subjekte, das heißt die wirklichen Menschen, mit ihrem wirklichen Bewusstsein, ihren Bedürfnissen, Wünschen, Ideen und so weiter verstanden werden. Natürlich behaupten wir nicht, dass es ohne vorliegendes Bewusstsein soziale Systeme geben könnte. Aber die Subjektivität, das Vorliegen des Bewusstseins, das zugrunde liegen des Bewusstseins, wird als Umwelt sozialer Systeme und nicht als deren Selbstreferenz aufgefasst. Es entbehrt nicht eines unfreiwilligen schwarzen Humors, wenn die menschlichen Subjekte zur bloßen Umwelt ihres eigenen gesellschaftlichen Systems degradiert werden. Das System ist nichts anderes als das System der Beziehungen zwischen den Menschen, das sich diesen gegenüber strukturell verselbstständigt hat. Geschichte kann dann allenfalls noch als die immer weiter fortschreitende Ausdifferenzierung von Subsystemen des ontologischen Systems Gesellschaft verstanden werden. Die Gesellschaft wird zunehmend zum System von Systemen, womit sich allerdings die Verselbstständigung der systemischen Selbstreferenzen gegenüber dem subjektiven menschlichen Bewusstsein umso unausweichlicher verfestigt. Da die Subjekte immer nur in Bezug auf dieses System von Systemen und innerhalb seiner jeweiligen Subsysteme denken und handeln können, bleiben sie per se immer schon funktionell reduziert. Unterhalb der bloß als subjektlos zu denkenden Ebene der Beziehungen als solcher. Die Selbstreferenz des Systems ist also der subjektlose Bewegungs-, Ausdifferenzierungs- und Entwicklungsprozess auf der Ebene der sozialen Beziehungen, die strukturell unabhängig von den ihnen bloß als Umwelt zugrunde liegenden wirklichen Menschen betrachtet werden müssen. Dieser dürre Funktionalismus erschrickt nicht mehr vor dem Medusenhaupt der Subjektlosigkeit, er ist selber ein solches. Das System ist dabei immer schon präexistent, nicht bloß auf der Makro-, sondern auch auf der Mikroebene der menschlichen Beziehung überhaupt. Jeder soziale Kontakt wird als System begriffen, bis hin zur Gesellschaft als Gesamtheit der Berücksichtigung aller möglichen Kontakte. Die allgemeine Theorie sozialer Systeme erhebt mit anderen Worten den Anspruch, den gesamten Gegenstandsbereich der Soziologie zu erfassen und in diesem Sinne universelle soziologische Theorie zu sein. Auch ein Liebespaar ist so gesehen schon ein System, ja sogar ein Single, als System für sich selbst in der Robinsonade seines sozialen Selbstbezugs. Die ganze Quälerei der Subjektschmerzen durch theoretische Totalamputation jenes schönen, aber verdorrten Gliedes entfällt, kann in aller Unschuld aus der banalen Deskription vorgefundener systemischer Beziehungen von der Mikro- bis zur Makroebene der Gesellschaft ein induktives System von Abstraktionen gewonnen werden, eine Art I Ching der begriffslos gewordenen Soziologie, in dem alle denkbaren Beziehungsfälle idealtypisch vorkommen und ausdifferenziert bzw. fast schon durchgerechnet werden können. Zusammen mit dem Subjekt ist jeder Begriff des Ganzen der Gesellschaft erloschen. Herrschaft ist aus dieser Sicht entweder ganz verschwunden oder erhält einen völlig neuen Bedeutungsgehalt. Ist sie für Foucault noch so etwas wie ein Gegner, freilich ein subjektloser, ungreifbarer und unbesiegbarer, so fragt Luhmann nicht einmal mehr, na und? Für die Systemtheorie ist jede Herrschaftskritik so sinnlos wie eine Kritik des Blutkreislaufs oder der Evolution. Da jede Art von Beziehung immer mit logischer Notwendigkeit ein den sich Beziehenden jenseitiges und in seiner Eigengesetzlichkeit unzugängliches Beziehungssystem hervorbringt, kann auch das, was bisher als Herrschaft erschien, nur eine unerlässliche Funktion von Systemen sein. Und da die Subjekte stets bloße Umwelt von Systemen sind, jedes System aber Teil eines anderen Systems ist, beziehungsweise mit anderen Systemen in Beziehungen steht, kann Herrschaft nichts anderes sein als eine Art Kraftfeld von Systemen, vergleichbar vielleicht den Gravitationsverhältnissen in einem Sonnensystem. Marxismus konnte von den Entwicklungen des Strukturalismus und der Systemtheorie nicht nur nicht unbeeinflusst bleiben, außer für die bewegungspraktischen Ignoranten natürlich, sondern er brachte fast gleichzeitig auch auf seinem eigenen Boden eine quasi strukturalistische theoretische Variante hervor, die ihrerseits auf die nicht-marxistischen Ansätze zurückwirkte. Bekanntlich waren es die Arbeiten von Louis Althusser, die diese Leistung erbrachten. Althusser war und blieb in vieler Hinsicht ein traditioneller Marxist und übrigens auch ein, wenn auch unbequemer und oft oppositioneller, Parteimarxist in der Kommunistischen Partei Frankreichs. Aber er versuchte mit Hilfe strukturalistischer Gedanken eine neue Marx-Lektüre zu begründen. Dies war keineswegs bloß ein Flirt mit der strukturalistischen Terminologie, wie Althusser später abzuschwächen suchte, sondern durchaus genuiner Bestandteil des strukturalistischen und systemtheoretischen Prozesses gegen das Subjekt. Althusser selbst bezeichnet es schon in dem 1965 geschriebenen Text »Für Marx« als sein Ziel, eine Demarkationslinie zu ziehen zwischen der marxistischen Theorie und den Formen des philosophischen und politischen Subjektivismus, in die sie sich eingelassen hat oder die sie bedrohen. Das wirkliche Ziel ist hier noch verschleiert durch den im marxistischen Durchschnittsvokabular oft instrumentalisierten Begriff des Subjektivismus, der an sich noch keine systematische Reflexion auf den Subjektbegriff überhaupt impliziert. Aber Althusser ist schon bald viel deutlicher geworden, wie fast beliebige Beispiele aus seinem Œuvre zeigen können. Der subjektlose Entfremdungsprozess oder die Dialektik ist das einzige Subjekt, das Hegel kennt. Im Prozess selbst gibt es kein Subjekt. Der Prozess selbst aber ist Subjekt, gerade insofern er kein Subjekt hat. Man beseitigt, wenn möglich, die Teleologie und es bleibt die von Marx übernommene philosophische Kategorie eines Prozesses ohne Subjekt. Das ist das wichtigste positive Erbe, das Marx und Hegel übernahmen. Der Begriff eines subjektlosen Prozesses. Dieser Begriff trägt das Kapital. Von einem Prozess ohne Subjekt sprechen, impliziert aber, dass der Ausdruck Subjekt ein ideologischer Ausdruck ist. Konsequenzen, die Althusser daraus für die neue Marx-Lektüre seines Hauptwerkes zieht, enthalten alle wesentlichen Momente des Strukturalismus und eigentlich sogar der Systemtheorie, wie die keineswegs inadäquate Zusammenfassung von Günter Schiwi erhält. Danach sei es eine wesentliche Erkenntnis, die in den Marxismus aufgenommen werden müsse, dass der Mensch nicht im Zentrum der Welt, nicht einmal im Zentrum seiner selbst steht, weil es ein solches Zentrum gar nicht gibt. Das aber bestätigt das marxische Misstrauen gegenüber jeder humanistischen Konzeption des Menschen, auch gegenüber jener vom Homo economicus, als sei der Mensch Subjekt und Ziel der Wirtschaft, oder jener vom Homo historicus, der Mensch als Subjekt und Objekt der Weltgeschichte. In Wirklichkeit sind die wahren Subjekte der wirtschaftlichen Aktivität nicht die Menschen, die Arbeitsplätze innehaben, und auch nicht die Funktionäre, die sie ihnen zuweisen, nicht einmal die Verbraucher, die konsumieren, sondern die Bedingungen der Konsumation, Distribution und Produktion. Diese Bedingungen bilden ein komplexes System, dessen Strukturen dem Menschen äußerlich sind, aber ihn doch bis ins Innerste hinein bestimmen. Nur das ideologische und humanistische Missverständnis macht aus dieser wissenschaftlichen Erkenntnis immer wieder die Illusion von der alles entscheidenden Innerlichkeit des Menschen, die den Lauf der Dinge bestimme. Es fragt sich natürlich, wie Althusser eine solche Interpretation in Übereinstimmung mit revolutionären Positionen bringen will. Tatsächlich hat er ja mit der Herausnahme des Subjekts den Marxismus auch um die alte Herrschaftskritik erleichtert. Was will er dann überhaupt noch? Allerdings schließt ja auch der Strukturalismus diachronische Prozesse keineswegs aus und die Systemtheorie lässt durchaus auch Systemwandlungen, Systemkrisen und vielleicht sogar Systemtransformationen zu. Nur sind diese dann ihrem Wesen nach ebenso subjektlos wie das Funktionieren und die Bewegung des Systems selbst. Genau in diesem Sinne versteht Althusser seine Reinterpretation des Marxismus. Er überwindet den Marxismus nicht nach vorn, das heißt durch eine systematische Aufnahme der Fetischismuskritik, und er läuft auch nicht zum vermeintlichen Gegner über, sondern er übernimmt den ganzen alten Arbeiterbewegungsmarxismus, im Kern völlig unverändert, jedoch in die neue Form einer strukturalistischen, subjektlosen Bewegungsgesetzlichkeit gegossen. Alles ist da wie gehabt. Die Bourgeoisie, das Proletariat, der Klassenkampf, die schwankenden Intellektuellen und so weiter. Nur handelt es sich jetzt nicht mehr um autonome Subjekte, die da im historischen Clinch liegen, sondern eben um Funktionen eines subjektlosen Widerspruchsprozesses. Jeder handelt so, wie er seiner Systemfunktion gemäß handeln muss. Althusser entblödet sich nicht einmal den berüchtigten Klasseninstinkt des Proletariats ganz unschuldig wieder zu bemühen. Die Bourgeoisie vollzieht die subjektlosen Funktionen der Systemerhaltung, das Proletariat vollzieht, da es sich um einen Widerspruchsprozess des Systems handelt, seine antipodische subjektlose Funktion der Systemkritik. Und so entwickelt sich der gleichfalls subjektlose Klassenkampf als systemische Resultante. Das letzte Ergebnis dieses Prozesses ohne Subjekt kann nur die erst recht subjektlose Systemtransformation in den Sozialismus sein, der dann seinerseits wieder, wen wundert's, ein subjektloses System, nur eben ein anderes sein wird. Im Nachhinein mutet die Konstruktion Althussers äußerst dürftig an. Dass es keine Erneuerung des Marxismus war, sondern seine theoretische Beerdigung, wurde denn auch ziemlich rasch erkannt. In Wahrheit hat der Marxismus immer von der aufklärerischen Ideologie des autonomen, a priorischen Subjekts gelebt. Dieses zu amputieren und trotzdem das alte Garn einfach weiter zu spinnen, das war ein zum Scheitern verurteiltes Unternehmen. Das zahnlose Wrack, das dann noch übrig blieb, konnte nicht die strahlende Braut der Menschheitserneuerung sein. Nur die revolutionäre Emphase des Marxismus musste mit der strukturalistischen Interpretation entweichen, wie die Luft aus einem angestochenen Ballon, sondern auch jede praktische Rechtfertigung wurde ihm damit gegen Althussers eigene Intention entzogen. Denn wenn sowohl der Klassenkampf als auch gar der anzustrebende Sozialismus selbst bloß Prozesse ohne Subjekt sind, wer kann dann noch einen menschenfreundlichen Inhalt und an menschlichen Bedürfnissen orientierte Resultate garantieren? Die Nachrichten von der Front des praktischen sozialistischen Aufbaus im Osten und von der Praxis der südlichen sogenannten Befreiungsbewegungen wurden ja auch immer schlechter und befremdlicher. Althusser war nur einer der vielen Totengräber des Marxismus, die gerade in Frankreich bald viel offener und weniger verkniffen ans Werk gehen sollten. Schon gegen die Strukturalisten überhaupt, so bäumte sich die alte Subjektideologie in allen verbliebenen Varianten auch gegen ihre Destruktion in der Marx-Interpretation Althussers auf. Aber weder Maßregelungen durch die Partei, die eine Untergrabung des revolutionären Engagements fürchtete, noch die Polemiken von Sartre oder Alfred Schmidt konnten den einmal ins Rollen gekommenen theoretischen Destruktionsprozess des aufklärerischen Subjekts mehr stoppen. Diese Versuche wirkten ähnlich kraftlos wie die analoge Auseinandersetzung zum Beispiel von Jürgen Habermas mit Niklas Luhmann. Hatten doch die westlichen Subjekttheorien sich, wie gesagt, schon längst selbst destruiert und als Dialektik der Aufklärung die Aporien des Subjektbegriffs schon selber offengelegt. Strukturalismus und Systemtheorie zogen nur die längst überfälligen Konsequenzen. Damit war die lange Theoriegeschichte des abendländischen Subjekts an ihr definitives Ende gekommen. Tatsächlich lässt sich der tiefe Wahrheitsgehalt der Begriffe von Systemen, Strukturen und Prozessen ohne Subjekt angesichts der beobachtbaren Empirie spätmoderner oder postmoderner bürgerlicher Verhältnisse kaum noch bestreiten. Strukturalismus und Systemtheorie sagen nur, was wirklich der Fall ist, das heißt, was real erscheint. Die humanistischen und aufklärerischen Subjektideologen, den Marxismus eingeschlossen, bestreiten den Fall zwar oberflächlich nicht, wollen ihn aber kritisieren. Ihr Standpunkt dabei ist jedoch ein prekärer. Denn sie müssen ein a priorisches Subjekt annehmen, das quasi vergessen hat, dass es ein solches ist und was es getan hat. Die Leier dieses Subjektbegriffs spielt ewig dasselbe Lied. Es müsse ein verloren gegangenes Bewusstsein von der subjektiven Gemachtheit der Gesellschaftsprozesse wiederhergestellt werden. Das ist eigentlich plattester Rousseauismus, pures 18. Jahrhundert. Und mit den Ergebnissen moderner Einzelwissenschaften und den Terms der Marx'schen Ökonomiekritik nur äußerlich und notdürftig angereichert. Das Aufklärungsdenken kann sich die Gemachtheit von etwas grundsätzlich nicht ohne ein präexistentes Subjekt dieses Machens vorstellen. Ein subjektloses Machen ist ihm nicht nur Greuel, sondern auch logische Unmöglichkeit. Dass hier in der bestehenden Gesellschaft etwas nicht stimmt, ist ihm, zumal in seiner marxistischen Variante, zwar irgendwie bewusst, aber es muss sich dann eben um einen Fehler handeln, der seinerseits wieder subjektiv verursacht worden ist, nämlich durch den Willen zur Ausbeutung oder den Willen zur Macht der Herrschenden. Die starken Argumente von Strukturalismus und Systemtheorie laufen demgegenüber darauf hinaus, dass die Annahme dieses vergesslichen, a priorischen Subjekts haltlose Metaphysik ist, dass dieses Subjekt nie existiert hat und logisch gar nicht existieren kann. Diese Position ist stark, aber auch hoffnungslos affirmativ. Jeglicher Gesellschaftskritik ist damit zunächst der Wind aus den Segeln genommen. Daran konnten weder Foucaults desperate Praxis trotz Theorie noch Althussers windiges sekundäres Klassenkampfkonstrukt etwas ändern. Und es war dies ja auch schon längst die heimliche Grundposition der kritischen Theorie. Andererseits ist die gesellschaftliche Praxis des modernen Systems, das zu einem unmittelbaren Weltsystem geworden ist, kritikwürdiger denn je, eigentlich unerträglich. Mit Händen ist zu greifen, dass dieses Gesamtsystem ironischerweise zusammen mit der kritischen Subjektideologie an sein zunehmend katastrophisches geschichtliches Ende gekommen ist. Kritische, revolutionäre Praxis muss aber begründbar sein und also neu begründet werden. Die praktischen Bewegungen, Parteien und marxistischen Restsekten, wie zum Beispiel die erwähnte marxistische Gruppe, hatten jahrelang nur theoretisch ignorant weitergemacht. Sie hatten die theoretische Entwicklung und ihre Resultate nicht durchdrungen und überwunden, sondern entweder gar nicht erst zur Kenntnis genommen oder wegwerfend einfach als falsch oder blödsinnig bezeichnet. Schien doch alles so einfach. Mussten die Menschen doch nur ihren Interessen folgen oder dazu gebracht werden. Schien die Praxis doch primär aus sich selbst begründbar. Die Strafe für diese bodenlose Ignoranz ist gerade das praktische Scheitern, und zwar das endgültige. Dass sämtliche alten Marxismen und ihre Organisationen, Zeitschriften und so weiter jetzt angestoßen durch den Zusammenbruch des Ostblocks sterben wie die Fliegen im Herbst, hat auch etwas Befreiendes an sich. Die von Althusser schon Mitte der 60er Jahre eingeläutete neueste Krise des Marxismus war wirklich seine letzte. Wenn jetzt noch gesellschaftskritisches Denken und transzendierende Praxis möglich sein sollen, nicht aus ideologischen Trotzreaktionen heraus, sondern weil die Praxis danach schreit, und wenn dies immer noch im Rückgriff auf die unhintergehbare marxische Theorie bewerkstelligt werden muss, dann allein auf dem Weg durch jenen dunklen Kontinent der Fetischismuskritik, die vom aufklärerischen, subjektideologischen Marxismus zugedeckt worden ist. Nicht zufällig hat Althusser ausdrücklich den Fetischismusbegriff selber der zu verwerfenden Ideologie zugerechnet. Es ist zu prüfen, inwieweit die systematische Wiederaufnahme der Fetischismuskritik über den Marxismus hinaus eine Metakritik der bürgerlichen Moderne ermöglicht, das heißt einen grundsätzlich anderen Begriff von gesellschaftlicher Bewusstheit hervorbringen kann, der die eiserne theoretische Klammer von Strukturalismus und Systemtheorie wirklich zu sprengen in der Lage ist. Und nicht bloß einen letzten, bis zur Geschmacklosigkeit verdünnten Neuaufguss der rousseauistischen, aufklärerischen Metaphysik a priorischer Subjektivität liefert. Erst dann würde Herrschaftskritik wieder begründbar. Erst dann eine Rehistorisierung der scheinbar geschichtslos gewordenen, subjektlosen Strukturbewegung möglich. Streng genommen, das heißt von den Verkürzungen des aufklärerisch-subjektideologischen Marxismus befreit, enthält der marxische Fetischismusbegriff eine mindestens ebenso starke Kritik der humanistischen, a priorischen Subjektmetaphysik wie die strukturalistische und systemtheoretische Initiative. Freilich eine völlig andere Kritik, die nichts weniger als affirmativ, sondern vielmehr sprengend ist. Indem Althusser dies völlig verkennt und ausgerechnet den Fetischismusbegriff der humanistischen und subjektapriorischen Marx-Interpretation zurechnet, ihn also verwirft, verbaut er sich selbst jeden Ansatz zur kritischen Auflösung und landet zwangsläufig in der strukturalistischen Sackgasse. Der Begriff des wahren Fetischs ist keineswegs zufällig aus der Analogie zu prämodernen Verhältnissen gewonnen, und es handelt sich auch gar nicht um eine bloße Analogie. Es ist damit jene Identität der bisherigen menschlichen Geschichte benannt, die vormoderne und bürgerliche Moderne zu einem einzigen Kontinuum der Vorgeschichte, wie Marx sie nennt, zusammenschließt. Und erst jenseits davon beginnt die eigentliche Geschichte des Menschen. Diese ebenso dunkle wie überraschende und kühne Aussage von Marx kann erst klar werden vor dem Hintergrund einer Fetischismuskritik, die unvereinbar ist mit der aufklärerischen Subjektmetaphysik. Wenn die Moderne selber zur Vorgeschichte zu rechnen ist, dann gehört sie samt ihren Subjektformen einem Prozess an, der auf der Ebene der gesellschaftlichen Formbestimmung in der Tat bewusstlos bleibt. Aber nicht als logische Unmöglichkeit von Bewusstheit überhaupt auf dieser Ebene, sondern als ein Prozess des Werdens, in dem sich die gesellschaftliche Selbstbewusstheit erst nach einer langen und schmerzhaften Entwicklungsgeschichte konstituieren kann. Diese Konstitution liegt noch vor uns und sie wird an der gesellschaftlichen Oberfläche in Erscheinung treten als Revolution gegen die Warenform, das heißt gegen die letzte und höchste Fetischkonstitution der menschlichen Vorgeschichte, deren praktisches Versagen den Horizont des Fetischismus überhaupt aufsprengt. Von diesem Grundgedanken aus wäre eine neue theoretische Doppelstrategie sowohl gegen Strukturalismus bzw. Systemtheorie als auch gegen das humanistische, subjektapriorische Aufklärungsdenken zu entfalten. Dabei könnte auch die innere Identität dieser beiden Kontrahenten als Aufstiegs- und Verfallsformen des theoretischen Denkens in der bürgerlichen Moderne herausgearbeitet werden. Beide sind gleichermaßen unfähig zu einer Kritik der fetischistischen Warenform als solcher, das heißt bis zu ihrer Erscheinung im Geld. Der aufklärerische Subjekthumanismus bleibt blind gegen die real subjektlose Fetischkonstitution seines metaphysischen und angeblich vergesslichen Subjekts, das ewig vergeblich wiederhergestellt werden soll. Strukturalismus und Systemtheorie geben diesen Versuch auf, ohne aber seine Prämissen zu begreifen, geschweige denn anzutasten. Sie nehmen die subjektlose Konstitution der bisherigen Vorgeschichte wahr, aber als geschichtslose Logik von Gesellschaftlichkeit schlechthin, ja sogar als Identität menschlicher und nichtmenschlicher Grundgesetze von lebenden Systemen. So etwa in der Feststellung, dass komplexe Prozesse durch Zufall, Nichtlinearität und Widersprüchlichkeit gekennzeichnet sind und dass der Zusammenhang von Mutation und Evolution, von Abweichung und Innovation, Grundlage des Lebens und das heißt auch der Entwicklung vom Einzeller bis zur Gesellschaft ist. Die Reduktion von Geschichte auf blinde Naturgeschichte, auf eine identische mutative Subjektlosigkeit vom Einzeller bis zur Gesellschaft führt in gewisser Weise wieder zurück zu den Anfängen der modernen Soziologie, nämlich zu einer quasi biologischen Betrachtung, in der natürliche und gesellschaftliche Verhältnisse des Lebens als grundlegend strukturidentische behandelt werden, sodass jede grundsätzliche Unterscheidung von Gesellschaft und Natur als humanistische Engführung denunziert werden kann, wie Luhmann sich zum Beispiel ausdrückt. Nur dass Strukturalismus und Systemtheorie den seitherigen Entwicklungsprozess moderner Gesellschaften und ihrer Wissenssysteme mit einbeziehen und daher viel elaborierter daherkommen. Nun spricht allerdings auch Marx von der Naturgeschichte der bisherigen historischen Gesellschaftsformationen unter Einschluss der Moderne, aber eben nicht in einem affirmativen, sondern in einem revolutionär-kritischen Sinne, nämlich als von einem aufhebbaren und praktisch aufzuhebenden Zustand, mit dessen Aufhebung jenes Ende der Vorgeschichte erreicht sei. Diese Perspektive ist nur möglich, weil Marx trotz der feststellbaren Subjektlosigkeit auf der Ebene der gesellschaftlichen Formbestimmung nicht in die platte Gleichsetzung abstrakter Systemgesetze vom Einzeller bis zur Gesellschaft verfällt, sondern eine Differenzierung aufmacht von erster Natur und zweiter Natur. Diese Differenzierung ist entscheidend für die kritische Historisierung scheinbar geschichtsloser gesellschaftlicher Naturgesetze auf einer Metaebene. Der Fetischismusbegriff ist der Schlüssel für das Begreifen dieses Zusammenhangs. Zweite Natur meint, dass sich die Gesellschaftlichkeit der Menschen, die ihr Wesen ausmacht, analog zur ersten Natur als ein ihnen selber äußerliches, fremdes, nicht subjektiv integriertes Wesen konstituiert und darstellt. Es handelt sich in der Tat um eine subjektlose Konstitution, zwar durch das Handeln und Machen der Menschen hindurch, das aber dabei lediglich als Funktion eines subjektlosen Prozesses wirkt, ganz wie es die Diktion der Systemtheorie verlangt. Der Vergleich mit anderen lebenden Systemen liegt nahe, da sich ja wirklich alle möglichen biologischen Populationen systemisch verhalten, ausdifferenzieren und entwickeln, ohne dass ein Subjekt im Sinne der Aufklärung zu unterstellen wäre. Aber hier liegt schon eine grundsätzliche Ignoranz der Systemtheorie vor. Denn die Analogie ist keine Identität. Das heißt, erste und zweite Natur können keinesfalls gleichgesetzt werden. Die Tatsache subjektloser Konstitution, subjektloser Prozesse und Systembildungen auf der Ebene der zweiten Natur ist nicht einfach wieder Naturgeschichte, sondern eine Geschichte zweiter Ordnung, eine Geschichte in höherer Potenz. Ihre Voraussetzung ist, dass der Mensch aus der bloßen biologischen Naturgeschichte erster Ordnung heraustritt. Gleichzeitig ist die subjektlose Konstitution zweiter Ordnung zunächst die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass dieses Heraustreten möglich wird. Der Mensch tritt aus der ersten Natur heraus und damit ihr gegenüber, obwohl er Teil von ihr bleibt, indem er vom Instinkt der Tiere entkoppelt wird. Er ist das instinktlose Tier. Damit aber ist die Notwendigkeit von Bewusstheit gesetzt, als Subjektivität gegenüber der ersten Natur. Was noch den schlechtesten Baumeister von der besten Biene unterscheidet, sagt bekanntlich Marx, ist die Tatsache, dass seine Konstruktion vorher durch seinen Kopf hindurchgehen muss. Der Mensch tritt so der ersten Natur als Subjekt gegenüber, aber er kann dies nur als Mensch, das heißt als gesellschaftliches Wesen. Als dieses gesellschaftliche Wesen jedoch wird er seinerseits subjektlos konstituiert, eben als subjektlose Konstitution zweiter Ordnung. Damit ist nichts weiter gesagt, als dass der Mensch sich weder unmittelbar als gesellschaftliches Subjekt selbst erschaffen hat, noch von einem Gottsubjekt geschaffen wurde, sondern als entkoppeltes Tier nur subjektlos entstehen konnte. Er entsteht als Subjekt gegenüber der ersten Natur, weiß aber notwendigerweise selber nicht, wer er ist. Er weiß und hat sich nicht bewusst als das, was er geworden ist, nämlich gesellschaftliches Wesen oder Naturwesen zweiter Ordnung. die Abdifferenzierung von der ersten Natur, die Herausbildung des Menschen als Subjekt dieser gegenüber, ist also notwendig selber wieder subjektlos. Das gesellschaftliche Wesen, da entstanden und nicht geschaffen, kann nur als subjektloses System zweiter Ordnung auftreten. Diese Subjektlosigkeit zweiter Ordnung ist der unvermeidliche Preis für das Subjektwerden gegenüber der unmittelbar natürlichen biologischen Subjektlosigkeit erster Ordnung. Es entstehen also subjektlos Systeme zweiter Ordnung, symbolische Systeme des entstehenden und entstandenen Menschenwesens. Genau dies ist im Kern die Fetischkonstitution. Schon auf den frühesten Entwicklungsstufen haben diese nichts mehr mit den Systemen der ersten Natur zu tun. Bei oberflächlicher Betrachtung mögen zwar zum Beispiel die totemistischen Systeme durch das Kriterium der Blutsverwandtschaft sich scheinbar noch eng an die erste Natur anlehnen, aber Tiere kommen grundsätzlich nicht über Paarbildungen und instinktgesteuerte Rudel hinaus. Schon das geschlechtsreife oder flügge Junge tritt in keine besondere Beziehung mehr mit seinen Erzeugern. Das System der Blutsverwandtschaft ist bereits ein symbolisches System zweiter Ordnung und nicht mehr biologisch begründbar. Es ist die vermutlich älteste Fetischkonstitution des Menschen. Es wäre eine eigene Aufgabe, die historische Abfolge und Ausdifferenzierung von Fetischsystemen zu untersuchen. Die Geschichte wird unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr übergreifend als Geschichte von Klassenkämpfen bestimmt, wie es noch dem Erkenntnisstand des Kommunistischen Manifests entspricht, sondern als Geschichte von Fetischverhältnissen. Die Klassenkämpfe und andere Formen sozialer Auseinandersetzung verschwinden dadurch natürlich nicht, aber sie werden herabgesetzt zu einer Binnenkategorie von etwas Übergeordnetem, nämlich der subjektlosen Fetischkonstitution und ihren jeweiligen Kodierungen bzw. Funktionsgesetzen. Die in der Gestalt des Kapitals zur gesellschaftlichen Reproduktionsform gewordene Warenform ist dann die letzte und höchste, den Raum der Subjektivität gegenüber der ersten Natur am weitesten hinausschiebende Fetischform. Erst auf dem Boden dieser säkularisierten, von aller Religiosität gereinigten Fetischkonstitution, die einen umfassenden systemischen Charakter annimmt und sich zum realen Weltsystem entwickelt, konnten überhaupt die Begriffe von Struktur und System entstehen. Dass die Säkularisierung des Fetischs nicht unbedingt mit einer höheren Bewusstseinsform gleichzusetzen ist, zeigt sich als merkwürdige Ironie. Denn in demselben Maße, wie der vermeintliche religiöse Aberglaube der Aufklärung Platz macht, die über sich selbst nicht aufgeklärt ist, schwindet auch das Bewusstsein über die Außenleitung der Menschen. Während das aufgeklärte Subjekt sich einbildet, dass seine Handlungen subjekt- und willenstheoretisch auflösbar seien, wussten die vormodernen Menschen wenigstens noch, dass sie auch als Häuptlinge, Fürsten und Gottkönige nicht selbstbestimmt handeln, sondern blindes Werkzeug der himmlischen Mächte sind. Wie nach Marx die Anatomie des Affen aus der des Menschen erklärt werden muss und nicht umgekehrt, so kann die Natur der Fetischkonstitution überhaupt nur aus ihrer höchsten Entwicklungsstufe, dem wahren Fetisch, als Kapitalfetisch hergeleitet werden. Denn erst auf dieser Stufe wird sie überhaupt erkennbar und gleichzeitig obsolet. Aus Konstitution und Krise des säkularisierten Fetischs der Moderne kann rekonstruiert werden, wie sich aus den unbeabsichtigten Nebenwirkungen einzelner zielgerichteter Handlungen hinter dem Rücken der handelnden Subjekte ein Zusammenhang herausbildet, der sich systemisch verdichtet und Kodierungen sowie Gesetzmäßigkeiten hervorbringt, die sich niemand ausgedacht hat und die also keinerlei bewusster Übereinkunft entspringen. Damit ist auch endgültig das rousseauische Konstrukt des Gesellschaftsvertrags destruiert, das in den heutigen Debatten zur warenförmigen Krisenbewältigung ein gespenstisches Nachleben führt und bei den immanenten und illusionären Konzeptheckereien, nicht zuletzt der abgetakelten Linken, inflationär weiter verwurstet wird. Wieder sind 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute gab es ja ganz konzentriert Informationen darüber, warum diese Sendung vielleicht Sachzwang FM heißt und was es mit dem Sachzwang auf sich hat und mit seiner Gesellschaft. Zu diesem Thema haben wir heute einen Aufsatz gehört, allerdings nur zur Hälfte, die ersten 6 Kapitel. Die Arbeit ist betitelt Subjektlose Herrschaft zur Aufhebung einer verkürzten Gesellschaftskritik. Geschrieben 1993 von Robert Kurz. Den zweiten und letzten Teil mit den Kapiteln 7 bis 12 desselben Beitrags gibt es dann in wenigen Wochen. Bis dann, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Auf Wiederhören.